Diese Folge des Gagreflex-Podcasts wird euch präsentiert von einem Gadget, das ihr hier jetzt gerade im Hintergrund schon hören könnt und welches mir jeden Abend zurzeit ganz besondere Freuden bereitet. Ja, es ist die Happy Brush Schallzahnbürste. Und Lars, ich muss sagen, es ist meine erste Zahnbürste und ich merke es wirklich, meine Zähne sind 1000-mal sauberer. Scheint also zu wirken. Wir haben auch einen leistungsstarken Power-Akku, der bis zu 3 Wochen hält. Einen fairen Preis lese ich hier. Effektive Reinigung und ehrliche Inhaltsstoffe. Und wenn mich eine Sache ankotzt, dann sind es unehrliche Inhaltsstoffe. Also freue ich mich darüber natürlich besonders. Und das Beste, die Zahnpasta ist 100% vegan. Vorbei also die Zeiten, wo ihr euch mit Mettwurst die Zähne reinigen musstet. Und dann haben wir es noch mit effektiven Vibrationen, leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku, 4 Reinigungsmodi und einem Travel-Lock zu tun? Was? Krass. Mit der Happy Brush Schallzahnbürste haltet ihr endlich 2 Minuten durch, denn sie hat einen eingebauten Timer. Das darf nicht wahr sein. Und solltet ihr damit nicht zufrieden sein, dann könnt ihr es einfach kostenlos zurückschicken und die gebrauchten Zahnbürsten gehen selbstverständlich direkt ins Gagreflex Podcast Studio. Also schaut doch einfach mal auf www.happybrush.de vorbei und begrüßt unseren ersten Sponsor bei Gagreflex. So, herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Heute eine ganz besondere Ausgabe, nämlich mit einem Gast, und zwar einem ganz besonderen Gast, und das ist Julia Motherfucking Krüger. Hi, hallo. Julia. Hallo, hi. Mensch, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja klar, du hast ja ab und zu was Positives über den Gagreflex geschrieben, ja. Und dann wird man natürlich sofort eingeladen. Ach so, man muss sich nur einschleichen. Ja, so stark, so läuft das. Ich sag mal, wenn 2 Podcaster dafür bekannt sind, sich mit Fans sofort zu treffen, dann sind das natürlich Lars und ich. Deswegen war das längst überfällig. Und ich bin euer erster Gast, ne? Das kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Und vielleicht auch der letzte, je nach Rezeption dieser Folge. Je nachdem, wie es funktioniert. Ja. Nee, ich glaube wirklich, dass wir so in 10 Jahren so eine Top 10 Gästeliste machen und dann bin ich auf Platz 1. Genau, bist du auf Platz 1. Auf jeden Fall schon mal die erste. Chronologisch bist du auf Platz 1. Oder du moderierst die Folge, ne? Also irgendwas in der Richtung können wir machen. So, aber was machen wir hier eigentlich? Wir haben eure Fragen zugeschickt bekommen unter der E-Mail-Adresse gagreflexpodcast@gmail.com. Da könnt ihr uns eure Sorgen und so weiter schildern und wir machen uns drüber lustig, ne? So war doch der Claim. Ja. Genau, das ist der Claim. Wir haben die Antworten auf eure Fragen. Wie gesagt, schickt weiter eure Probleme und heute haben wir natürlich das besondere Pläsier, auch mal die weibliche Perspektive zu hören, denn oft sitzen wir hier arrogant in unserer Altherrin 70er Jahre Moderator-Fasson und sagen, naja, die soll einfach mal in die Küche gehen. Heute müssen wir uns ein bisschen zurückhalten, weil es gibt einen Küchenzuruf heute. Na? Richtig, ja, genau. Ich stehe auf Küchen. Genau. Naja, also ich glaube eher, dass die Zuschauerinnen zu Hause oft da sitzen und sich denken, oh, diese Wichser, ich würde so gerne immer sagen. Aber die Rolle musst du gar nicht hier die Frauen verteidigen. Die können sich schon selbst verteidigen. Und so auch unsere erste Zuschauerin. Und damit lege ich dir jetzt diese Bürde. Wollen wir denn, sollen wir smooth reinkommen oder willst du das Schlimmste schon hinter dir also haben? Also ich überlasse das komplett euch. Oh, das ist, ich bin hier der Gast und ich mache das, was ihr möchtet. Fang also nicht alles. Dann musst du aber. Fangen wir mit was Krassem an. Okay. Hallo, liebes Gagreflex-Team. Ich heiße Katrin und bin 17 Jahre alt. Karim, nicht Katrin. Das ist noch entscheidend später. Ich dachte, den Namen lesen wir gar nicht vor. Naja, es ist aber entscheidend. Aber okay. Karim ist ja ein Mann, oder? Ja, genau, deswegen. Okay. Ich heiße Karim und bin 17 Jahre alt und hätte da mal eine Frage, die mich seit kurzem beschäftigt. Seit längerem weiß ich, dass ich auf Männer stehe. Neu ist für mich jedoch, dass ich vor allem eine Vorliebe für Socken entwickelt habe. Vor allem die Socken des Vaters eines Freundes ziehen mich an, auch die von einigen Rocket Beans Mitarbeitern, woher ich auf euren Podcast aufmerksam wurde. Lars zeigt gerade seine Socken. Jetzt zu meiner Frage, soll ich ihn darauf ansprechen und hoffen, dass er mich mal dran riechen lässt, oder ist das zu komisch? Weiß echt nicht, was ich machen soll, weil das Thema ja eher verpönt ist, aber keine Ahnung, verzweifle echt langsam. Also erstmal verstehe ich das richtig. Es ist ein Mann, der ist homosexuell und er steht aber auf die Socken des Vaters seines Freundes. Ja, vor allem die Socken des Vaters eines Freundes ziehen mich an. Und ich freue mich, wenn er keine Schuhe anhat und ich seine Socken sehen kann. Darf ich da mal dran riechen? Also wenn er bei seinem Freund zu Hause ist, dann kann er doch auch einfach mal an den Wäschekorb gehen und sich einfach mal welche rausklauen. Also sehe ich das Problem jetzt nicht, Karim. Also go for it. Bisschen schnuppern. Ja, also... Ja. verstehe ich das Problem ehrlich gesagt nicht, so, ne? Also ich hoffe ja, dass der Vater schon weiß, dass sein Sohn homosexuell ist. Wenn das wäre ein ganz schön schwieriges Outing. Nee, warte mal. Nee. Der Karim steht ja auf die Socken des Vaters von dem Freund. Ja. Weißt du? Ja. Also, ja, ja. Also ja. Aber ob der vielleicht schon weiß. Weil wenn nicht, dann müsste Karim irgendwann zu dem Vater des Freundes gehen und sagen, übrigens, dein Sohn ist schwul und ich bin ein Sockenfetischist. Okay, aber nee, aber ist sein Sohn ist doch nicht schwul. Doch. Doch schon, das ist ja der Freund. Also, oder eines Freundes. Nur ach so, eines Freundes. Wäre natürlich aber auch witzig zu sagen, wenn der Sohn von dem Vater schwul ist und mit einem Freund zusammen ist und dann quasi überrascht ist, dass der andere Typ schwul ist und darüber rausfindet, dass sein Sohn ja in einer schwulen Beziehung ist und ja, es vorher eben nicht gerafft hat. Ja, wow. Genau. Also du wirst wahrscheinlich eines Ehrenmordes sterben, kann man sagen. Das ist jetzt unabhängig ja, vom Namen. Das, ne, oh ja, brauchst gar nicht so zu gucken. Nein, ich gucke auf deine Socken. Wir können das ja mal sagen. Du bist auch jemand, der sich oft quasi mit seinen Reizen spielt, muss man ja sagen, und seine Waden farbenfroh verhüllt. Das Ding ist, dass ich habe vielleicht 4 so bunte Socken. Ja. Und ich trage die manchmal bewusst und manchmal halt einfach, weil es die letzten Socken sind, die noch in meiner Schublade sind. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so, dass ich unbedingt damit provozieren will oder so. Ja, ich habe so kleine Söckchen an. Oh, so Söckchen? Ich hole mir halt alle 5 Jahre, wo ich mir mal so 20 Paare. Punkten, ne? Ja, die Punkte ist halt genau der Akzent, den ich setzen möchte. Ne? Stark. Stimmt, hast du extra für die Folge? Ich habe dich noch nie mit so extravaganten Socken gesehen, Andreas. Ich dachte ja heute mit Julia Krüger ist schon mal ein bisschen, muss man schon mal ordentliche Socken bisschen glänzen. Anziehen. So, aber an Socken riechen ist natürlich. Okay, pass auf, ich fang mal an, wir gehen mal richtig rein. Ich finde es... Geil? Na, geil ist ein bisschen zu hart. Aber wenn ich abends meine Socken ausziehe... Oh Gott, ja. Dann habe ich ja, wie einige Zuhörer vielleicht schon wissen, immer diese Apfelringe. Das heißt, das sind so Ringe, die wie ein Apfel geformt sind. Da sind 2 Öffnungen, da kann ich einen Strumpf und den anderen reinstecken. Das, Moment, ich verstehe kein Wort. Was? Also Apfelringe sind ein Gegenstand aus Plastik, wo man 2 Socken zusammenstecken kann. Das sorgt dafür, dass man in der Waschmaschine keine Socken verliert. Wow. Das sind Sockenringe, aber sie sind meist in Apfelform. Ich weiß nicht, was Äpfel und Socken für eine Connection haben. Aber da machst du die dran und die haben meist noch diese Apfelstiel. Ist quasi so etwas, wo man das dann an die Leine hängen kann oder auf einen Wäschetrockner. Und so das kann, hast so du? Kann man, davon habe ich 100 Stück. Was? In verschiedenen noch Variationen. Nie gehört. Ich das sind nicht. Sockenringe. Vielleicht kann es, ja, haben wir, können wir mal googeln oder ihr googelt das mal zu Hause. Also ist so ein kleiner Apfel. So, wenn ich die da reinstecke, ja, die einzelnen Socken, bevor ich die in die Wäschekiste werfe, nehme ich nochmal so eine kleine Prise mit, um auch für mich selbst zu sagen, Andreas, war ein harter Tag. Oder eben, das war heute laissez-faire. Macht ihr sowas auch? Nein. Nein. Nein. Come on. Und ja, es ist krank. Und ja, Karim, du bist krank. Du solltest dich untersuchen. Nee, also obwohl ich noch nicht so ganz rausgehört habe, ob das bei ihm ein Fetisch ist. Also macht es ihn wirklich an? Ja. Also dann ist es... Ja, es ist eine Vorliebe für Socken, ja. Naja gut, das ist ein Unterschied. Ich habe eine Vorliebe für schöne Galeriefotos und werde dadurch nicht geil. Also, aber wenn es Fotos von Socken sind, schon. Ich glaube schon, dass er darauf steht. Ja. Weil wenn er sagt, er steht dann auf die Füße des Vaters, auch wenn er keine Socken anhat. Nee, wenn er keine Schuhe anhat, hat er gesagt. Ne? Weil er dann die Socken in voller Pracht sehen kann. Ne? Ja. Ey, es gibt so viele Sockenfetischisten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Ich habe ungefähr 80% davon auf meinem Instagram-Account. Wie oft Leute schreiben, kannst du uns deine Socken schicken? Echt? Oder ein Foto von deinen Socken und so. Ja, was? Wirklich. Ist das immer Karim? Es gibt eine, vielleicht, Karim, bist du's? Also es gibt eine Community, die dahinter steckt. Ich glaube auch. Also das ist ja nochmal eine weitere Steigerung vom Fußfetisch, was wir schon so halb irgendwie, aber es ist ja auch, also es sind ja nicht nur Socken an Füßen, sondern eben Socken auch losgelöst von Füßen, was ich schon nochmal, das ist nochmal eine Prise kranker auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, das wollte ich auch fragen, ist es, also sind Sockenfetischisten auch immer gleich Fußfetischisten oder sind nicht Socken der größte Feind des Fußfetischisten, sind doch Socken. Mhm. Also wenn ich auf, okay, was gibt's, wenn ich auf Brüste stehe, dann stehe ich ja nicht auf Jacken, die so voluminös sind, dass man keine Brüste mehr sieht sozusagen. Mhm. Ne? Aber wenn so, es Socken sind aber natürlich immer eng anliegend. Ja, stimmt. Ne? Und ich glaube, so kleine Söckchen so bei Tennisspielerinnen oder so. Ich weiß nicht. Ey, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also so Socken und Fußfetischismus kann ich nicht nachvollziehen. Sehe ich gar keinen Reiz drin. Aber hast du schon mal überlegt, an einem der Fans auch einen Socken von dir zu schicken? Nee. Nee. Was würden die denn zahlen? Hat da schon mal jemand ein Angebot gemacht? Also es haben tatsächlich mich schon zwei Männer, glaube ich, angeschrieben und gefragt, ob ich ihnen getragene Schuhe von mir verkaufe. Mhm. Und weil du sowieso die verkaufen wolltest, oder? Nee, ich habe es nicht gemacht. Okay. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, fühle ich mich nicht wohl bei. Und vielleicht verlose ich ja irgendwann mal Schuhe oder so, keine Ahnung. Dann kannst du zuschlagen. Aber ich find das irgendwie merkwürdig. Ich würde da auch keinem da irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen. Das gibt's ja auch, ne? Also, dass Leute wirklich oder Frauen wirklich ihre Socken auch verkaufen. Tatsächlich. Ja, das und wurde ihr angeboten, ja. Damit nochmal Geld machen. Ja, es ist, also du hast da, glaube ich, bist da wirklich dieser Dreifaltigkeit, möchte ich es mal nennen, dieser Fußfetisch ist zu sagen, ich stehe auf benutzte Schuhe, benutzte Socken oder halt Füße. Ich glaube, da kann man immer nur zwei von dreien wählen. Ich glaube, man wird niemanden treffen, der alle drei tatsächlich hat. Also mich verwundert hier, und da freue ich mich natürlich auf eine Folge-E-Mail von dir, Karim, also warum du gerade auf die Socken deines Schwiegervaters ins B oder dieses Mannes stehst und nicht auf die Socken des Freundes. Also was machen die Socken so besonders? Mhm. Und natürlich musst du es jetzt auch sagen, welche Socken von RBTV-Mitarbeitern du denn gut findest. Und ich verkaufe die sehr gerne, tatsächlich. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Bin jetzt auch wahrscheinlich. ich finde, es ist mega weird, aber es ist, also ich will ich da merke schon, du hast einen Fetisch und willst es einfach nicht sagen, wenn du jetzt schon so rumdruckst. Na, also ich finde schon, es gibt hässliche und es gibt schöne Füße. So, das finde ich schon. Ja gut, das ist ja klar. Ja, das ist klar. Ja, das hat ja also naja, es gibt ja Leute, die sagen, alle Füße sind scheiße und ich sehe Füße und, ja, das stimmt. Und hätte lieber irgendwie so Stumpen oder so ein Shit. Aber okay, das Hufen, ich hätte gerne Hufen. Ja, Leute, die irgendwelche, weiß ich nicht, Reportagen aus Jemen oder sehen und sich freuen, wenn da irgendwie Leute, oh guck mal, der hat auch Kriegsverwundungen oder so, das finde ich ästhetisch, geil, weil er keine Füße mehr hat oder so. Ja. Aber Socken und Schuhe finde ich, also es ist absolut selbst für mich nicht nachzuvollziehen tatsächlich. Also ich würde, selbst wenn du mir deine Socken hinterherwerfen würdest, ja gut, ich würde die wahrscheinlich weiterverkaufen dann, aber persönlich würde mich das nicht interessieren. Aber ich muss da als Investigativjournalist schon nochmal nachhaken. Du findest schon, also du kannst dieses Geruchsding auf jeden Fall verstehen. Nee. Weil du das auch, wenn du abends nach Hause kommst und riechst nochmal die Socken, das willst du schon auch riechen? Also dass man einmal kurz so den Tag Revue passieren lässt und nochmal kurz sich eine Duftnote holt. Um auch mit dem Tag abschließen zu können, finde ich, ist schon legitim. Aber hast du, also habt ihr Käsefüße? Weil es gibt ja Leute, die stinken wirklich an den Füßen doll und es gibt Leute, die weniger stinken und ich würde sagen, ich gehöre eher zu den Leuten, die weniger stinken. Also ich glaube, ich stink auch weniger. Ich muss mal kurz, ich zieh mal den Schuh aus und riech mal dran. Okay, jetzt machen wir es also wirklich, ne? Ja, Julia riecht gerade an ihren in Schuhen für alle Schuhen. Fans. Ich finde nicht, dass der stinkt. Ich aber ich habe den riechen. Natürlich auch schon zwölf, nee, seit ganz vielen Stunden habe ich den schon an. Seit zwölf würde ich jetzt mal tippen. Und ich rieche vor allem am Schuh, ne? Weil der stinkt ja vielleicht noch, aber da ist ja jeden Tag ein Fuß drin. Am Socken ist ja wirklich immer nur ein Tag. Nee, riecht tatsächlich wie Willst neu. Du auch mal riechen, Nein. Andreas? Also an so alle lecker. Fetischisten, die gerne von Julia Schuhe kaufen wollen, wenn ihr wirklich auf den Gestank steht, dann werdet ihr enttäuscht sein. Ja, sorry, kann ich nicht mit dienen. Aber ich habe das gar nicht, dass ich an mir rieche, ne? Wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke. Also das Einzige, was ich manchmal mache, bevor ich irgendwie einen Pullover anziehe, den ich irgendwie schon zwei Tage vorher mal anhatte, rieche ich an Achseln, ob der schon nach Schweiß stinkt. Ja, sowas kann ich auch machen. Ja. Sowas muss man einfach machen, ne? Um sich auch selbst zu schützen. Aber jetzt irgendwie an der Unterhose zu riechen oder an den Socken oder an den Schuhen, das mache ich echt gar nicht. Aber das passt ganz gut zu einer Diskussion, die ich heute in der Redaktion hatte. Und zwar ging es darum, ob man ein T-Shirt auch mehrfach tragen kann, weil ich tausche nicht jeden Tag mein T-Shirt aus. Ich trage auch mal ein T-Shirt 3-4 Tage und ich rieche dann eben, ob es stinkt oder nicht. Aber in der Redaktion waren eigentlich alle gegen mich. Alle haben gesagt, natürlich tausche ich jeden Tag meine T-Shirts. Wie ist es bei dir? Es kommt immer drauf an tatsächlich, also so T-Shirts trage ich, glaube ich, nicht doppelt, aber Pullover schon. Okay, also das, was direkt quasi an der Haut anliegt, das war dann wie jetzt Argument, alles, was direkt an der Haut anliegt, muss täglich gewechselt werden. Also ich sage nicht, dass das täglich gewechselt werden muss. Ich glaube, ich fühle mich einfach wohler dabei, wenn ich das T-Shirt wirklich dann halt wechsle. Bei Pullovern, weiß nicht, meine Pullover sind meistens auch ein bisschen weiter und so und dann sind die nicht direkt an den Achseln und dann nimmt es den Geruch auch nicht so auf und deshalb Ja. Bei mir das eher Reputationsgründe. Also ich versuche schon, mein Outfit halt fresh zu halten. Und dass ich ich versuche halt nicht zweimal hintereinander mit demselben Outfit irgendwo vor der Kamera rumzutanzen. weil tatsächlich das auch schon in Kommentaren aufgetaucht ist. Oh, der hatte schon wieder dasselbe T-Shirt an. Gerade als wir noch die News hatten, wo wir wirklich täglich durch die Räume gelaufen sind. Und ich erinnere mich aber immer, also jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel ein T-Shirt, dass ich das so wechselseitig trage. Dann habe ich Montag das an und dann Mittwoch wieder was. Also ich dachte wechselseitig, dass es um dann links herum oder was? Nee, also das heißt, wer mich nur dienstags und donnerstags trifft, der hat große Chancen, mich mit denselben T-Shirts zu erwischen. Dann ziehe ich aber vielleicht nochmal ein Hemd drüber, damit es eigentlich ein neues Outfit ist. Ja. Aber es ist dasselbe Shirt. Weil dieses Umdrehen kenne ich nur bei Boxershorts und Kondomen. Nein, das, oh Gott, das werde ich nie machen bei einer Boxershort. Ja, Kondomen trickst du ja nicht. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt kennengelernt hier beim Gang. Komm, wir kommen zur nächsten Frage. Hey, aber darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Natürlich. Ich hatte nämlich mal so eine ähnliche Situation, als ich mal in einer Runde gesagt habe, dass ich nicht jeden Tag dusche. Okay, und dann wurdest du angeschaut? Und dann so, was, du duschst nicht jeden Tag? Und ich so, nein, warum sollte ich denn jeden Tag duschen? Also im Sommer okay, wenn 40 Grad draußen sind und man super schwitzt, klar, dann duscht man jeden Tag. Wo bist denn du im Sommer, wenn da 40 Grad sind? Na, draußen. Aber nicht in Hamburg. Berlin, hallo, es ist nicht Hamburg. Berlin, ja, Berlin ist tatsächlich immer besseres Wetter, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und da wurde ich auch so, also ich habe halt so meinen Rhythmus, alle zwei Tage dusche ich und wasche mir Haare. Alle zwei Tage duschst du nur? Alle zwei Tage. Also ich kann es verstehen. Also ich habe gestern Abend geduscht, heute nicht, weil heute musste ich um 5 aufstehen und nach Hamburg fahren. Ja, war das gar nicht möglich. Und dann dusche ich morgen früh wieder. Krass, wie Frauen sich so selbst entsexualisieren, wenn sie nur lang genug reden, so, ne? Ja, also. Aber ich stinke ja nicht. Warum sollte ich mich dann halt duschen? Das ist auch ganz schlecht für die Haut, wenn man sich jeden Tag duscht. Ja, okay, jetzt kommt wieder der Säurepanzer der Haut und so. Also ich finde es übertrieben, wenn man dreimal am Tag duscht. Aber ich versuche schon. Ich dusche halt teilweise viermal am Tag, weil ich halt schon sage, ich muss nach jedem Geschlechtsverkehr einmal duschen, weil das sonst halt für mich zu krass ist halt einfach. Ne? Ich schwitze ja dann auch, als Mann machst du ja eh die meiste Arbeit. Ja. Und dann ist es schon wichtig, dass man halt auch duscht. Ja, geil. Alles klar. Das ist eine Information, die ich nicht mehr hören wollte. Aber ich will eine neue Frage reinkommen. Okay. Lass doch Julia mal eine vorlesen. Mhm. Such dir eine aus. Ich bin ganz schlecht im Vorlesen. Willst du nicht? Oh. Nee. Komm, dann. Irgendeiner. Welche hattest du gerade, Andreas? Die erste oben. Hatte okay. ich tatsächlich. Dann kommen wir hier jetzt. Zweite. Hallo, ihr drei. Muss man jetzt hier vorlesen. Da ihr doch auch mal einfach Fragen haben wolltet, bitteschön, auch mal einfache Fragen haben wolltet, alles klar. Wer war denn hier gerade rauchen? Alter. Boah, ich stink dich bestimmt auch mal, ne? Ich stink dich bestimmt voll. Ich froh, dass ich hier hinten sitze. Übrigens für die Zuschauer, die beiden, oder für den Zuhörer, die beiden sitzen da eng umschlungen irgendwie vor einem Mikrofon. Ich sitze hier und gucke mir das an, hab das Gefühl, am Date mit einem Pärchen irgendwie. Und wir genießen Andreas, es, wie geht's oder? Bei dir? Wir genießen es. Oh, aber hallo. Und deswegen auch schon mal sorry an die Tonqualität, dass wir hier teilweise ein bisschen leise sind. Sorry, wir haben nur zwei Mikrofone. Deswegen müssen wir uns das teilen. Deswegen hört sich es manchmal ein bisschen scheiße an. Seid einfach froh, dass wir einen scheiß Gast hier haben. Also, für eine Zeitkapsel produziert ihr jeweils unter anderem ein Video. Welche Botschaften, Weisheiten etc. richtet ihr an das Zukunfts-Ich? Machen wir erstmal das. Boah, das ist schwer. Ist schwierig, ja. Ich hätte es fast noch easier gefunden zu sagen, oder was heißt easier, interessanter, jetzt eins aufzunehmen und das an die Vergangenheit zu schicken. Also irgendwie eurem 15-jährigen Ich oder so jetzt eine Nachricht zu schicken, weil da würde ich sagen, irgendwie, du, erstmal leg das Messer hin, es wird besser oder irgendwie sowas. Aber als Zukunfts-Ich. Das finde ich auch schwierig. Das ist richtig schwierig. Sollen wir die Frage nicht einfach umändern? Klar. Dass wir einfach eine Videobotschaft in die Vergangenheit schicken. Macht das gerne. Ich habe auf jeden Fall auf die Frage eine Antwort, aber ihr könnt gerne eure eigenen Fragen entwickeln. Nee, dann sag du erstmal deine Antwort. Wir haben einen Twist auf die Frage gepackt, man dazu sagen in der Mediensprache. Wir haben die Frage genommen und einen Twist. Finde ich gut. Ich bin sehr gespannt auf den Twist. Ja. Ich würde versuchen, eigentlich ist es wahrscheinlich eine ähnliche Antwort, wie wenn man es umdrehen will. Aber ich würde vielleicht so sagen, ey, so scheiße bist du gar nicht jetzt gerade. Also so scheiße bin ich gar nicht jetzt im Moment. Du würdest ihn anlügen oder so. Ja, weil ich, straight in your face. Okay? Tatsächlich immer so ein bisschen die Vergangenheit verkläre, kann man sagen. Also ich denke irgendwie immer, ich bin jetzt erst ein Mensch geworden, den ich mögen kann und habe irgendwie so, ich lache immer so ein bisschen über meine Vergangenheit. Wahrscheinlich ist es bei fast allen da so. Da warst du auch sehr fett. Darf man nicht vergessen. Die Bilder kennt man. Wir haben alle die Bilder von der Wiesn 2011 gesehen. Vom Oktoberfest, wo ich Mittelfinger zeige, genau. Jesus, wo er aussieht wie eine Wandelbrezel. Ne? So nämlich. Nee, und es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie immer, das ist einerseits eine gute Sache, weil ich quasi immer am zufriedensten bin mit dem Status quo und immer zurückschaue und sage, ich will nicht nochmal ich vor 3 Jahren sein, so wie viele sagen, ich hätte nochmal die Schulzeit oder so, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr auf die Schulzeit gehabt und so und ich habe keinen Bock mehr nochmal 18 zu sein oder so, was viele sagen, habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil ich irgendwie immer selbstsicherer bin mit dem Ich, das ich jetzt gerade in mir trage und deswegen würde ich vielleicht im Zukunfts-Ich aber mal sagen, vielleicht ist jetzt im Moment geht es mir eigentlich super so und deswegen sollte ich auch später nicht so über mich lachen, hey, du lachst jetzt vielleicht gerade über mich, ja, Zukunfts-Lars, aber ich war damals schon auch ganz cool, das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben und jetzt habt noch viel Sex. Bitte hab noch viel Sex. Bitte, Mann. Oh, das sei nicht impotent. Das hast du schön gesagt. Okay, jetzt hier mit einem Twist. Ja, na, der Twist war natürlich ins Vergangenheits-Ich zu gehen, aber ich würde, der Zukunfts-Ich würde ich wahrscheinlich sagen, sowas wie, ja, es ist wirklich dein Sohn. Und irgendwie, ja, du hast AIDS oder so. Ich glaube, das sind die zwei Kernbotschaften, wenn ich das bis dahin noch nicht weiß. Ich glaube, ich würde dem Zukunfts-Ich auf jeden Fall sagen, du, Alter, der 29-jährige Andreas, das war eine geile Zeit. Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass es noch weiter nach oben geht für mich. Ich sitze jetzt hier mit Julia Krüger und Lars Pausen auf einer Couch. Also, so what, guys? Was will man mehr, ne? Wer hätte das noch vor 3 Monaten gedacht, ne? Also, ich würde meinem Zukunfts-Ich sagen, du bist alt. Und du brauchst auch überhaupt nicht das Schönreden. Du bist einfach jetzt scheiße alt und bald stirbst du. Das ist eine positive Aussicht. Das würde ich meinem Zukunfts-Ich sagen. Ja, ich meine, man muss jetzt schon sagen, als Mann, wir werden halt irgendwann ein bisschen grauer, kriegen noch ein bisschen mehr Kanten und werden attraktiver. Bei dir ist es natürlich, du bist es dann geht bergab, über der euch. 30 und dann ist es natürlich wirklich vorbei eigentlich. Ne? Ich habe das Glück, dass ich immer noch aussehe wie 16. Von daher habe ich auch noch eine größere Zeitspanne. Aber das stimmt, Männer werden tatsächlich sehr attraktiv im Alter. Ja. Ja, drückt vielleicht die Prostata ein wenig, aber das Gesicht ist hübsch. Ne? Ja. Ja gut, das Gesicht vielleicht auch nicht unbedingt. Doch, das ist ja auch doch, gar nicht so. Doch, alte doch. Männer sind nicht hübsch. Wenn du die genau anschaust. Aber charismatisch, charismatisch. Ja, und die haben so geile Socken, Alter. Das darf man nicht vergessen. Die duften so fein. Oh. Okay, die zweite Frage war, wart oder seid ihr Nacktschläfer? Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Sehr interessant. Ich finde das eine sehr interessante Frage. Ja. Wer möchte darauf, Julia möchte darauf also, zuerst antworten. Ich bin keine Nacktschläferin. Ich habe es 1 oder 2 Mal ausprobiert und hatte den nächsten Tag Halsschmerzen und seitdem mache ich das nicht mehr. Tatsächlich, ich unterkühle mich sofort. Hast du so ein Pyjama? Ich habe also momentan, wir sind jetzt noch im November, das heißt, wir sind ja noch recht nah am Sommer auch dran, deshalb habe ich noch meine Sommerschlafkleidung gerade an, das ist meistens ein kurzes Höschen und ein Top. Okay, aber du hast extra Schlafkleidung? Ich habe extra Schlafkleidung, ja. Wie oft wechselst du die? Jede Woche. Okay, mhm. Ja. Also eigentlich immer samstags. Okay, ja. Vor oder nach dem Duschen? Danach. Okay. Andreas ist Nacktschläfer, oder? Nein. Und ich finde, solche Leute, das finde ich, ist ein ganz anderer Menschenschlag. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie neu einen Typen kennenlerne, man merkt so, man ist auf derselben Wellenlänge. Wenn wir dann nebeneinander einschlafen und ich sehe, der Typ ist nackt, ist der für mich gestorben. Wie oft schläfst du denn neben Typen ein, Andreas? Nein, willst du uns was sagen? Meist schlafe ich immer so mit dem Arm aufgestützt und gucke ihn einfach nur an und kann gar nicht schlafen. Ich hatte dich schon gefragt, was du da machst in Edinburgh, als wir zusammen im Hostel waren. Naja, vorher war ich auf Toilette, das wissen wir ja. Weswegen wir nur 4 von 5 Sternen bekommen haben. Ja, ey, ich werf's dir immer noch vor. Aber Fakt ist, also das finde ich, ist in unserer heutigen, fast enttabuisierten Welt, finde ich, ist das letzte abstoßende Ekel-Dasein. Nackt zu schlafen, finde ich, geht gar nicht. Aber findest du es nicht geil, wenn eine Frau neben dir nackt schläft? Ja. Ja, klar. Also Frauen, die nackt schlafen, ist okay, aber selbst nach dem Sex. Also gibt es ja auch viele Frauen oder Paare, die dann irgendwie nackt zusammen einschlafen, ziehe ich mich wieder an. Ja. Sorry, also dann mach ich Scheunentor wieder zu, Leute. Das ist vorbei mit dem Zirkus. Ja. Ja, das waren tatsächlich auch meine ersten Erfahrungen als Nacktschläfer, weil ich kann es auch sagen, ich schlafe auch nicht nackt, ich schlafe nur mit Boxershort. Und aber wenn man so mal in seiner wilden Zeit, ne, den einen oder anderen Geschlechtspartner hatte, der, also letzte Woche. der quasi nackt schläft, dann hat man das natürlich irgendwie auch so, ja, okay, ziehen wir uns jetzt nicht mehr an oder was? Okay, it's a thing, dass wir jetzt halt einfach nackt schlafen müssen. Aber ganz ehrlich auch, das ist ja auch so ein Bild von Hollywood, man hat Sex und dann schläft man ganz gemütlich endlich irgendwie nebeneinander nackt ein. Ja. Sorry, also ich gehe danach erstmal aufs Klo. Eben, also sonst kriegst du ja Blasenentzündung. Ja, sonst kriege ich Blasenentzündung und das ist kein Mythos, das ist einfach mal Fakt. Also ich kann da nicht gemütlich dann irgendwie weiter einschlummern. Ich muss da einfach mal kurz aufs Klo. Ja, jeder muss aufs zumindest Klo. Um auszuspucken, muss man noch einmal aufs Klo. Also das ist eigentlich relativ normal. Oder um sich zu übergeben. deswegen, also ich mag das auch nicht und ich finde es auch unhygienisch tatsächlich, weil... Die ganzen Milben an deinem Körper auch nachts. Nee. Es geht mir drum, dass man ja durchaus Ausscheidungen hat über Nacht. Also ich gehe zum Beispiel ungern aufs Klo und lass dann einfach laufen. Nein, also du hast ja generell als Mann und wahrscheinlich auch als Frau in gewisser Weise wahrscheinlich irgendwelche leichten Körperflüssigkeitsaustretungen, schätze ich einfach mal. Und da ich jetzt zum Beispiel meine Bettwäsche vielleicht alle 3 Wochen oder so wechsel vielleicht, also was schon ein bisschen unhygienisch ist. Was? Einmal im Monat reicht doch völlig. Ja, das war auch gelogen, ich mache es alle 6 Wochen. Also. finde ich das schon, also dann gebe ich quasi meiner Bettwäsche wenigstens die Chance, eine kleine Barriere zwischen mir und meinem Unterleib zu haben, indem ich die Boxershort anlasse und die wechsle ich ja täglich. Aber da muss ich einmal nachhaken, was kommt denn bei euch Männern da als Flüssigkeit manchmal raus? Na, Kacke. Also... Ich kacke gerne nachts. Nein, aber keine Ahnung, ist das nicht so? Also, na, Kacke kommt bei mir nicht raus nachts. Also man muss jetzt keinen feuchten Traum haben, aber keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall meine GoPro bei dir, Andreas, in deiner Boxershort installieren, wenn du nachts schläfst. Hast du ein Pyjama eigentlich, Andreas? Nee. Ich schlafe in Shirts und Boxershorts, so wie mir das Hollywood beigebracht hat natürlich. Okay. Alles andere. Manchmal lasse ich Shirt aus, wenn ich mich danach fühle. Aber okay. Ich finde auch Pyjamas bei Männern ganz unattraktiv. Ja, also das geht eigentlich gar nicht. Also wenn da jemand ankäme mit so einem, mit so komplett lang, so ein langes Shirt und dann so eine lange Hose, so kariert oder so. Nee, gar nicht. Ab 40 mache ich das. Aber das ist super upturned, ey. Ja, du lässt deine Zukunftsfrau nicht an. Wir haben doch keinen Sex mehr alle. Ab 40, mit 40. Locker. Du nicht mehr. Wir, unsere Eltern Fall. Haben doch keinen Sex. Naja, gut. Also wenn du das um sagst. Mich da nochmal zu retten wegen diesen Ausscheidungen, ne? Wir hatten es ja vor allem von Sex, ne? Und nach dem Sex, wenn du einfach so noch da liegst, dann natürlich ist noch nicht alles draußen. Also sowohl beim Mann als auch bei der Frau ist das noch nicht abgeschlossen. Gut, bei der Frau ja sowieso. Da ist ja permanent was im Gange da unten. Eben. Ja, was macht ihr da unten? Da ist nie das Licht aus abends. Eben, und solange man das, man kann das Licht technisch ausknipsen. Man muss es ja nicht ausknipsen, aber du kannst ja über die Glühbirne quasi so ein Handtuch legen. Das ist dann die Boxershort. Also ich sorge schon dafür, dass wirklich es restlos leer ist. Oh Gott. Wow. Oh wow. Oh Mensch. Ja, okay. Nee, Quatsch, aber inzwischen bin ich so weit, dass ich beim Sex gar nicht mehr komme. Also ich gebe der Frau gar nicht die Genugtuung oder so, dass ich sage, hier, guck mal, hast du mir zum Höhepunkt gebracht, um einfach zu zeigen, wie wenig mir das bedeutet. Wie du immer noch unseren Zuhörern weismachen willst, dass du Sex hast. Finde ich ja immer noch niedlich. Also ich würde meinem Zukunfts-Ich sagen, überleg dir das nochmal, ob du zum Gag-Reflex gehst. Das wird eklig. Hey, dein Zukunfts-Ich weiß doch, dass du schon da warst. Da würdest du wahrscheinlich nochmal kommen in 30 Jahren, oder das nicht? Ah ja, stimmt. Ja, das mit dem Zukunfts-Ich, wir müssen das ummodeln in Vergangenheits-Ich, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Also wir sind alle keine Nacktschläfer und alle, die nackt schlafen, sollten das nochmal überdenken. Es ist unhygienisch und es ist einfach nicht realistisch in der heutigen Zeit. Richtig. Nächste Frage. Ach ja, so, okay, ja gut. Kommen wir mal zu einem auch frauentypischen Problem. Es geht um Gewicht. Lieber Andreas, lieber Lars, liebe Julia, danke für euren fantastischen Podcast. Während des Hörens von einer Folge Fab-Reflex gibt es keine 30 Sekunden ohne Lacher. Ihr seid unglaublich. Das ist der Standardtext. So, nun zur Vorbereitung für meine Frage. In meinem Leben sind so gut wie alle Determinanten derartig beschaffen, dass ich mich höchst zufrieden nennen kann. Durch ganz viel Glück habe ich 2 akademische Abschlüsse, eine granatenstarke Wohnung, einen coolen Job, ausreichend Geld und stabile Gesundheit. Zudem wohne ich weit weg von meiner Familie. Ich habe eine liebe beste Freundin und ein paar gute Bekannte, die ich sehr schätze. Aber das Beste an meinem Leben ist meine Beziehung. Ich habe den grandiosesten Partner des Multiversums an meiner Seite, den ich sehr liebe und der mir das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Er ist wunderschön, intelligent, tierisch witzig und hat gute ethische Überzeugungen. Alles toll. Pech ist jedoch, dass ich pottenhässlich bin. Ich sehe aus wie ein Stück Scheiße, mein Körper wird immer fetter und wenn ich fetter schreibe, meine ich das auch so. Ich bin 1,72 und bin nicht mehr weit von einer dreistelligen Zahl auf der Waage entfernt. Wahrscheinlich nur noch so 15 Kilo. Ein Ende der Fetti-Transformation ist auch nicht in Sicht, weil ich nicht aufhören kann zu essen und Süßes zu trinken. Da ihr zwei ranke und schlanke Körper habt, heute drei, möchte ich auch nach Abnehmtipps fragen. Wie kann ich es schaffen, so auszusehen, dass ich bei meinem Anblick nicht mehr würgen muss? Grüezi und fetten Dank für eure Antworten. Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Es ist eine Frau, die uns das schreibt. Okay, also ich würde als erstes vorschlagen, FDH, friss die Hälfte. Ich glaube, da haust du schon mal ein bisschen runter. Also das doppelte Kochen und dann aber nur den halben Teller essen. Ja, genau, genau so funktioniert's. Ja, ja, dreistellig ist 100, ne? Ja, 100 Kilo. Dreistellig ist 115 Kilo entfernt. Wir sind da im guten 80er-Niveau. Man kann noch nicht von einem Brummer sprechen. Also aber schon ein proper Rapp. Also bei 1,72 ist das doch noch. Na, ich guck mal, ich bin auch 1,72 und hab 76 oder so. Nee, du bist ja auch fett. Ich bin proper. Ja, also erstmal finde ich, also bin du drall. Bist, du hörst schon mal Gagreflex, also bist du schon mal ein guter Mensch, das kann man schon mal sagen. Du bist offensichtlich selbstironisch und lustig, deswegen musst du dir eigentlich gar keine Sorgen machen. Aber ich mag das auch nicht, wenn man sagt, ey, fühl dich doch wohl und so, ey, auch Dicke können und so weiter. Es ist auch sehr ungesund, ne? Also wenn du so weitermachst, stirbst du an Diabetes in 15 Jahren. Deswegen mag ich das immer nicht, wenn man sagt, ey, auch so teilweise, was so als Molly-Model, nee, wie heißt die? Mollig. Ja, nee, diese Models, diese fetten Models, so Oversize-Models, da gibt es auch solche und solche, ne, solche, wo man sagen kann, okay, das ist einfach Standard, ganz normal aussehende Frauen und es gibt Leute, die sind wirklich fett und die sollten sich, die sollten Acht geben, dass sie, weil das ist einfach, deine Knochen gehen kaputt, deine Gelenke mögen dich nicht mehr, deine Organe sagen den ganzen Tag, friss weniger Chips und so, das heißt, man soll natürlich auf seine seinen Körper achten, das hasse ich immer, wenn man dann so sagt, just be yourself und so weiter, aber du bist du hast eine super Freundin, du hast auch einen Partner, ne, der auch noch super geil ist. Ja, der ist natürlich der steht zwei wahrscheinlich Wochen weg, also die Zeit tickt natürlich. Ja, sorry. Nö, ich glaube, Nein, er mästet sie. Es ist so einer, das ist bestimmt so ein spangelanger Handeldandel, so ein ganz dünner Ossi wahrscheinlich. Bitte? So ein Andreas Lingsch in dünn, und der aber in 2 Meter größer, und der steht so voll auf so Dicke. Das sind auch immer genau die so auf Dicke stehen, und wenn du abnehmen würdest, würde er dich wahrscheinlich nicht mehr so gern mögen. Aber hat er schon mal was zu dir gesagt? Musst du uns dann nochmal schreiben, ob es ihm auch irgendwie nicht gefällt, wie dick du bist? Okay, sie kann nicht antworten. Wir warten kurz. Ich finde, es ist natürlich schon etwas, also so ein Gewichtsproblem bei Frauen. Also auch das ist wieder ja so evolutionstechnisch und gesellschaftlich akzeptiert, dass es bei Männern mit fortschreitendem Alter eben ein paar Kilo ansetzt. Ja, es ist eher so ein Problem, wenn man als Mann zu schlank ist, dass das nicht so attraktiv ist. Also lieber ein paar Kilo mehr drauf haben. Aber wie ist das denn aus Frauensicht? Dieser ständige Druck, das Gewicht, so viel mehr als nur so eine Zahl ist. Stellst du mir gerade die Frage, ja, Andreas? Jetzt schieße ich mich ins Aus, weil ich habe. Hattest du mal Gewichtsprobleme? Nee, ich war mal in Australien ein halbes Jahr und habe da 12 Kilo zugenommen. Nein. Oh, ich kenne noch jemanden, der in Australien war und viel Sex hatte da. Also 90% seiner Sexgeschichten sind in Australien passiert von Andreas. Hast du Andreas schon in Australien gesehen? Nee. Hast du deshalb 11 Kilo zugenommen? Wann warst du denn in Australien? Fett hätte ich da nicht angesprochen in Australien. Also dafür gab es viel zu viele schlanke Backpacker. Ja, vor allem, die sehen ja alle so toll aus in Australien. Ne? Da habe ich mich auch schon ein bisschen fett gefühlt. Also ich bin mit 48 mit Kilo hin und habe dann 60 gewogen. 60 Kilo ist bei dir, du bist schon relativ was. Ich bin 1,64. Also, ja, ich habe mich schon. Echt? Du hast mal 60 Kilo gewogen? Ja, und ich habe mich wirklich ganz unwohl gefühlt, weil ich dann auch solche so Risse am Arsch hatte. Wo dann die Haut, wo die Haut so reißt, wie bei Schwangeren, weißt du? Ja, nur, dass ich nicht schwanger war. Also Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen, das ist das Wort. Das hat sich Gott sei Dank wieder verwachsen. Aber die habe ich seit meiner ersten Geburt, habe ich die an den Oberschenkeln immer noch. Ja, ja. Aber da habe ich so gedacht, jetzt muss ich aber mal ein bisschen aufpassen. Aber ich hatte das tatsächlich, bin nach Deutschland zurückgekommen, war ultra krank, weil es mega kalt war hier. Und habe diese 12 Kilo ungelogen innerhalb von 3 Wochen wieder runtergekommen. Gehabt. Das war wahrscheinlich auch super ungesund, aber ich habe es geschafft. Durch Kotzen oder was? Nein, ich habe einfach nichts gegessen, weil ich super krank war und mir ging es richtig schlecht. Okay, ja. Also es war wirklich nur vorübergehend und das hatte ich auch nur in Australien das Problem. Ansonsten habe ich nie Gewichtsprobleme und muss eher zusehen, dass ich ordentlich esse, dass ich nicht am Hungerstod sterbe. Ja, das müssen wir aber kurz nochmal dazu sagen. Also Julia hat es ja anfangs auch eingangs gesagt, auch 60 Kilo sind jetzt nicht viel. Ne? Nein, also, um Gottes Willen. Ja, ja. Also ja, nicht jetzt, dass alle Zuhörerinnen keiner von uns wiegt unter 60 Kilo, das wissen wir. Ja, außer die 17 siebenjährigen Fangirls von Andreas. Ja, es kommt auf die Größe drauf an. Ich finde, man kann mit Gewichtszahlen so wenig anfangen. Ich finde, 70 ist schon so ein Alarmding, eigentlich egal, wie groß die Frau ist. Ich weiß nicht, also das ist, ich finde, Gewicht ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Ganz ehrlich, wenn man sich unwohl fühlt, dann muss man einfach was gegen machen. Ich verstehe halt auch immer die Frauen nicht, die sich dann so unwohl fühlen und rumjammern und so, ja mein Gott, dann achte halt auf deine Ernährung und mach ein bisschen Sport. Ja, du hast leicht reden, du lagst mit Grippe im Bett und dann hast die Scheiße rausgeschwitzt, also so einfach geht's ja auch nicht immer. Ja, aber wenn ich in einer anderen Position wäre und ich mich unwohl fühlen würde, dann würde ich was ändern. Ja, das stimmt, das ist schon auch eine Einstellungssache, deswegen ist bei mir auch so, also generell stehe ich nicht auf dicke, mollige Frauen. Es ist ja schön, wenn es Männer gibt, die darauf stehen. Aber für mich ist es tatsächlich auch immer verbunden mit so einer Einstellungssache, dass man irgendwie sich ein bisschen gehen lässt. Das kann natürlich irgendwelche privaten Probleme also als Ursache haben, so dass man irgendwie ein Familienmitglied verloren hat oder irgendwie der Freund hat einen verlassen und da lässt man sich gehen und so. Das ist ja alles kein Problem. Aber ich finde so, als Mensch muss man eben in manchen Situationen im Leben auch mal sagen, okay, scheiß drauf. Ich reiß mich jetzt zusammen, ich fühle mich unwohl. Es wird sogar irgendwie ungesund jetzt, wenn es auf die Hunde zugeht, dann wird es richtig ungesund. Und dann musst du halt mal irgendwie, hol dir eine Grippe irgendwo, schlaf mit Andreas, dann bist du sowieso krank, kriegst du schön ein paar Kilo weg. Wenn du über jenseits der 60 bist, also sorry, was soll ich denn dann mit dir anfangen an Kilos? Das ist mir zu viel. Also Jahre, dachte ich, über 60. Naja, das kommt drauf an, wenn sie immerhin schlank ist, dann geht das noch. Und wenn sie schöne Socken hat. Ja, nee, also ey, wir sind jetzt wohl, also du wolltest nicht wirklich Ernährungstipps von uns haben, liebe Gudrun oder wer uns auch immer geschrieben hat, du wolltest von uns einfach mal hören, Mädel, jetzt steh auf und jetzt mach ein paar Squats jeden Tag, 100 Stück und dann noch ein paar Sit-Ups. Squats ist doch das mit diesem Runden. Keine Ahnung. Das für Ärsche ist das gut. Squats, ja. Ja. Das sind Mannschaften halt beim Online-Spielen, ne? Genau, ja. Ich würde als Tipp einfach nur nehmen, nimm ab. Also das ist mein Tipp an dich. Das ist ein guter Tipp. Nimm einfach ab, weil sonst ist dein Typ weg. Also sorry, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der Typ wird wahrscheinlich, vielleicht ist er auch glücklich, weil er schon eine andere hat. Aber den wirst du nicht lange halten können, wenn er wirklich diese Attribute hat, von denen du gesprochen hast. Wenn er intelligent, tierisch, witzig, wunderschön ist, also was soll er dann noch bei dir? Ist Squats nicht auch dieses abgesetzte Pen-and-Paper-Format auf Rocket Beans TV? Ja, gut. Okay, wow. Nee, geht bald weiter, irgendwie im November auf jeden Fall. Diesen Jahres wahrscheinlich schon, ja. Okay. Nächste Frage. Und zwar haben wir folgende Frage. Grüßt euch, Jungs und Mädels, muss man hier ergänzen. Ich bin mit meiner Freundin seit über 10 Jahren zusammen. Ich liebe mein Mädchen und stehe total auf sie. Ist das jetzt der Typ von der Tante, die gerade geschrieben hat? aber sie wird immer fetter. Genau. Jetzt bekomme ich aber in letzter Zeit homoerotische Fantasien. Wenn ich mir vorstelle, einen Schwanz zu lutschen, bekomme ich einen Ständer. Ich bin schon neugierig, es auszuprobieren. Doch sie würde mich verlassen, wenn ich schwul werden würde. Daher, was soll ich machen? Soll ich es versuchen und ihr nichts sagen, damit wenigstens weiß, ob es mir gefällt oder nicht? Bin ich jetzt noch hetero? Schönen Gruß. Alfred steht da. Darf man das sagen? Ja, ja, wenn sie es dazu schreiben, eigentlich nicht. Aber also, ja. Okay. Also ist er noch hetero? Natürlich nicht. Hä, man kann doch bi sein. Nein, als Mann kannst du nicht bi sein. Ja, aber dann bist du ja nicht mehr hetero. Ja. Ja gut, dann bist du aber bi. Ja, aber also bi ist bei Männern schwul. Also, aber ganz sorry. Ehrlich, warte mal, sorry. Aber nur, weil man mal so eine, Fantasie hat, ist man gleich schwul? Absolut. Das ist für mich die Definition. Lars? Ich finde homoerotische... Schwul und krank, ja. Schwul, krank und degeneriert. Nein, ich... Nein, ich glaube nicht, aber ich habe tatsächlich... Ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich auch schon gehört von Männern, dass man Phasen in seinem Leben hat, von also homoerotische Phasen. Und dann frage ich mich immer, wieso ich diese homoerotische Phase nicht hatte. Also vielleicht bin ich auch nicht normal. Oder das sind einfach Homosexuelle, mit denen ich mich dann immer unterhalte. Ich weiß es nicht. Und ihr hattet noch nie was mit einem Mann? Nein, hä? Also natürlich nur wir nicht. Beide im Gag-Reflex-Podcast untereinander. Ich habe mich hier zum Beispiel bei Rocket Beans am Anfang sehr, sehr schwer getan, weil hier so eine rege Umarmungskultur auch zwischen den Jungs herrschte, dass ich immer so dachte, boah, Leute, ich ständig jeden mal anfassen, man sieht jemanden alle 20 Stunden, aber trotzdem gibt es wieder eine Umarmung und hier einen Kuss und da einen Kuss. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Inzwischen lebe ich das hier natürlich komplett aus. Ja, nimmst du die Küsse gerne an. Bin zu Hause heterosexuell, aber hier in dieser Sphäre bin ich eine der schwulsten Bohnen, ne? Das muss man einfach sagen. Finde aber schon, Julia, wenn du als Mann Interesse hast an einem anderen Mann, dann ist das für mich homosexuell. Aber vielleicht ist es ja auch nur Interesse. Einfach mal zu wissen, Neugier. Wie ist es? Genau. Neugier. Neugier. Weißt du, ja. Bei Frauen ist es total okay, wenn sie ja. mal, ja, ne? Ja. Okay. Ja, weil Frauen hast du ja einen Benefit, wenn du auf einmal von heterosexuell zu bi wechselst. Bei Männern ja nicht wirklich. Hä, wieso? Was hast du für einen Benefit? Naja, du bist eine schöne Frau. Also ich kann verstehen, wenn man als Frau vielleicht auch in der Stadt rumläuft und sagt, boah, das ist aber eine richtig schöne Frau. Das denkst du ja bei Männern, denkst du das ja, aber nicht? Frauen denken das doch von Männern und Männer und schwule ja, Männer denken das doch auch von Männern. Männern. Nee, das lebt. Nee, Männer, hm? Frauen denken das natürlich auch von Männern. Aber die denken doch bestimmt, und Julia, und das dafür ist sie ja heute auch hier, du denkst doch häufiger mal, auch wenn du eine attraktive Frau siehst, Mensch, das ist aber eine richtig hübsche Frau. Nee, also ja, ich sehe oft hübsche Frauen und denke mir dann auch, mein Gott, ist die hübsch, aber das habe ich bei Männern genauso. Und nur weil ich andere naja, Frauen hübsch ja finde, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt homosexuell bin. Nein, natürlich nicht. Bei Frauen finde ich bisexuell ist ein völlig legitimer Begriff. Nee, ich bin ja auch nicht bisexuell. Hattest du noch nie Interesse etwas mit einer Frau? Ich hatte schon was haben? Mit Frauen. Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Na, endlich haben wir das Zitat, was ich für einen Titel brauche. Ey. Nein. Also, in meiner Jugend haben wir uns, also so die Mädels und ich, wir haben uns schon untereinander ein bisschen kennengelernt, so. Sag ich mal so. Ja, was heißt aber kennengelernt? Also hattet ihr Sex? Nein, wir hatten keinen Sex, dafür waren wir noch zu jung. Okay, aber ihr habt euch berührt? Ja, wir haben rumgeknutscht und so. Nee, aber ich meine, ihr habt euch sexuell, an sexuell intimen Stellen berührt. Mhm. Habt ihr das? Wie genau lief das ab? Im oberen Bereich ja, im unteren nein. Okay, nee, das ist nicht Wir waren da, naja, aber es war auch eine Art von Neugierde und wir haben uns dadurch einfach kennengelernt. So. Und für uns war das völlig normal und das war überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwie homosexuell waren. Ja, das aber, meint ja Andreas, ja, dass genau das normal ist bei Frauen genau. Und bei Männern ist es nicht normal und so weiter. Okay, andere Frage. Hattet ihr schon mal einen homosexuellen Traum? Na komm, ganz ehrlich. Nein. Ich hatte einen Traum, in dem ich von schwulen Zombies überrannt wurde und alle erschossen habe. Ja, das kann man als Homo-Traum bezeichnen. Und was ist nachts untenrum rausgekommen? Weißt du es noch genau? Ja, Kacke, wie du halt sagst, du hast recht. Aber dann habe ich kurz an den Socken gerochen und dann war das wieder vorbei. Nein, nicht. Und das, ich habe es natürlich wieder überzeichnet. Aber was ich natürlich meine, ist, dass man viel mehr Frauen trifft, die sagen würden, ja, ich habe schon mal mit einer Frau probiert, vielleicht Küssen geübt oder rumgeknutscht oder auch mit einer guten Freundin vielleicht mal hier an die Brüste gegriffen und so weiter. Das hast du halt unter Männern natürlich eher nicht. Das heißt, ich würde einfach nur konstatieren wollen, dass eine Bi-Neugier bei Frauen vielleicht tendenziell höher ist als bei Männern. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist genau das Problem in der Gesellschaft. Dass wir so eine E-Mail bekommen von jemandem, der so verunsichert ist, weil er jetzt mal so einen Gedanken hat, weil er innerlich irgendwie denkt, das sei was Falsches und das sei schlecht und wird irgendwie negativ angesehen in der Gesellschaft. Bei einer Frau ist es normal so. Das ist halt einfach irgendwie konstatiert über die letzten wahrscheinlich Jahrhunderte, dass Männer sowas halt nicht machen und dass man eben diese Grundeinstellung hat, die du hast, die ich natürlich innerlich auch irgendwie habe. Aber man muss dann irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen und sagen, okay, vielleicht ist es auch bei Männern normal und er kann sich diese Phase mal gönnen. Und ey, probier es wirklich mal aus oder rede mit deinem, also wenn deine Freundin wirklich sagt, ey, du hast irgendwie diese Fantasie, dann mache ich Schluss mit dir, finde ich schwierig. Ihr könntet ja mal irgendwie einen Dreier starten oder so mit einem homosexuellen oder mit einem bisexuellen Mann und dann kostest du einfach mal da so ein bisschen, was der Mann so zu bieten hat. Und dann kannst du ja gucken, ob es dir gefällt. Wahrscheinlich wirst du merken, dass es dir nicht gefällt, dann bist du heterosexuell. Wenn du merkst, es gefällt dir, aber du hast trotzdem noch gerne Sex mit deiner Frau, dann bist du bisexuell. Und wenn du merkst, es gefällt dir nicht, dann bist du heterosexuell. Habe ich das beim ersten Punkt irgendwas schon gesagt? War alles dabei. So, Julia Krüger. Dein Freund kommt zu dir und sagt, Julia, du, es läuft eigentlich ganz gut, klar, ich hätte lieber, dass du noch 20 Kilo mehr hast und deine Schuhe verkaufst, aber ich muss dir was sagen, ich hätte mal Bock, einen Typen oral zu befriedigen. Wie reagierst du? Boah, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte ein Problem damit. Ja. Also ich bin immer für Kommunikation und ich finde das auch ganz wichtig in einer Beziehung, gerade wenn es um Sex geht und so, dass man da offen drüber redet und auch gerade, wenn man irgendwas neu ausprobieren möchte oder so, dass man da auch drüber redet. Aber ich glaube, wenn er ankommen würde und würde sagen, er würde gerne mal irgendwie einen Schwanz lutschen, dann würde ich echt schon mal erstmal an mir selber zweifeln. Das machen Frauen, glaube ich, automatisch, weil ich so denken würde, okay, reiche ich ihm jetzt nicht mehr? Ja. Brauche jetzt echt einen Schwanz. Also, was ist denn da los, ne? Also, ich würde ihn von einer Sekunde auf die nächste in einem ganz anderen Licht sehen. Ich würde ihn mit ganz anderen Augen sehen. So, und jetzt wieder das Gegenbeispiel. Unsere Freundinnen kommen zu uns und sagen, ey Lars, ey Andreas, kann auch in getrennten Szenarien stattfinden. Ich liebe dich, aber hättest du nicht Bock, dass wir nochmal eine Frau dazu holen? Dann. Ja, 10 Sekunden später sind die Hosen aus. Ja. So, und das ist, glaube ich, das Grundlegende. Ja, ich glaube, wir können es unterbrechen. Wir sind alle irgendwie der gleichen Meinung, aber okay. Zumindest, naja, also ich weiß, was du meinst und du hast ja auch recht, aber ich glaube, dass diese Einstellung einfach in uns reingeprügelt wurde und dass es keine coole, liberale Einstellung ist. Nee, das stimmt. Und ich bin cool und liberal. Stimmt, aber ich finde es auch nochmal einen Unterschied zu sagen. Ganz kurz, aber darf ich nochmal ganz kurz, wie würdest du denn reagieren, wenn der Andreas zu dir kommt und sagt hier, ich würde gerne meinen Schwanz lutschen? Kann ich das bei dir mal ausprobieren? Also man muss sagen, wenn, dann würde ich auf jeden Fall zu Lars dazu kommen, ja. Also es ist ja nicht so, dass es nicht täglich passiert, aber stellen wir uns das mal. Naja, ich würde es natürlich nicht glauben, ne? Also ich würde es ihm nicht glauben. Wenn er wirklich in einer ernsten Sekunde zu dir kommt und sagt, ich vertraue mich dir jetzt an und ich bitte dich darum, mich ernst zu nehmen. Ich habe solche Fantasien und ich möchte es gern mit dir, weil du mein engster Freund bist, das gerne mal ausprobieren. Okay, das sind zwei Ebenen. Dann sagen wir, dann könnte er 10 Minuten später nicht mehr so gut reden, weil er nämlich etwas Entsprechendes im Mund hätte. Ich würde es ihm schön rein. Nein, natürlich nicht. Also ich bin nicht homosexuell. Ich glaube dir das nicht. Und ich habe diese Fantasien nicht. Und deswegen, bitte glaub mir. Gleich glaube ich dir. Nein, also ich würde natürlich sagen nein und ich würde ihm die Freundschaft kündigen. Sofort. Nein, ich würde sehr ich würde das akzeptieren und würde sagen, nee, aber ich suche dir jemanden, der das mit dir machen würde. Florian Harten. Der würde es wahrscheinlich tun, ja. In einem schlechten Moment würde er es. Also Andreas, wenn du uns was sagen willst, also wir können dir da was organisieren. Also ich sage mal so, Lars, wenn ich demnächst mal sage, lass uns doch mal Netflix und Chill machen und du kommst rein und es läuft erstmal Staffel 1 von House of Cards, dann ist es ein Wink von mir auf jeden Fall, was vielleicht gleich passieren könnte. Politischer Gag hier bei Gagreflex. Ja, politisch. Das sind einfach tagesaktuelle Bezüge. Ja, sorry, wenn ihr das jetzt 2023 erst die Folge hört. Es bezog sich auf Kevin Spacey. Gut, lies vor. Nächste Frage. Ja, zeig mal nochmal deins. Du bist mal wieder ein Schwulenhasser, das haben wir wieder abgeklärt. Nein, ich will doch nur eure Positionen herauskehren und dein liberales Ich stärken. Ah ja, okay. Ja gut, dann bleiben wir doch gleich im selben Themenkomplex, möchte ich mal sagen. Lieber Andreas, lieber Lars, liebe Julia, ich, Anita, bin 24 Jahre alt und hatte eine sehr lange, über 5-jährige Beziehung mit einem 28-Jährigen aus dem Nachbardorf. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, wo ich auch bei der Damenmannschaft Fußball spiele. Schon bald habe ich dort beim Duschen mit den Mädels gespürt, dass mich der weibliche Körper sehr faszinierte. Eine Mitspielerin, von der ich wusste, dass sie lesbisch ist, habe ich mich dann vor einem halben Jahr in einigen Gesprächen anvertraut. Klammern, mit meinem Freund war ich da noch zusammen. Naja, das eine kam zum anderen, sodass ich mich in meine knapp 10 Jahre ältere Mitspielerin verliebt habe, die sehr hübsch und erfahren ist und im Gegensatz zu mir schon immer gleichgeschlechtlich liebte. Wir haben sehr viel Spaß gemeinsam und sind gerade im Urlaub, den mir mein Freund noch zum Valentinstag schenkt. Wow. Ei. Seit 3 Wochen sind wir mehr oder weniger offiziell ein Paar. Ich war 9 Jahre Ministrantin bei der katholischen Kirche und weiß daher, dass es falsch ist, was ich tue und mich Gott so nie akzeptieren kann und er mich so nicht beschützt. Gottes Willen. Meine Mutter und ihr Umfeld stehen nicht hinter mir, da sie sehr christlich sind und noch sehr an meinem Ex hängen, der sehr niedergeschlagen ist. Für mich ist der männliche Körper aber einfach nur abstoßend. Ich bin daher sehr verzweifelt, weil ich sie eigentlich sehr liebe. Was soll ich machen? Liebe Grüße, Anita. Hier haben wir jetzt quasi den Gegenpart dazu mit einer Frau, die sich schon getraut hat, die einen Schritt weiter ist und sich für die Homosexualität entschieden hat. Aber was ist die Frage konkret? Die Frage ist konkret, ja, wie soll sie weitermachen? Ihre Eltern und ihre Familie steht nicht hinter ihr und akzeptiert sie nicht. Was soll ich tun? Boah, das ist ganz schwierig. Interessant, also da haben wir alle gezuckt, dass sie nicht sagt, ich war 9 Jahre Ministrantin bei der katholischen Kirche und glaube daher, dass es falsch ist, sondern und weiß daher, dass es falsch ist. Ich glaube, so viel hat man bei uns schon raushören können. Ja. Wir spielen zwar oft den Nicht-Liberalen, aber natürlich ist für uns das völlig, also das dürfte man gar nicht erst vorlesen, sozusagen, dass es nichts Gutes ist. Natürlich ist es was völlig Normales, dass du die Vagina deiner deiner Schwester, hätte ich was gesagt, deiner Fußballschwester irgendwie liebkosen magst. Also das ist ja nun wirklich Quatsch. Also was die katholische Kirche dir da irgendwie sagt, kannst du ja mal getrost vergessen. Und wenn deine Familie das nicht akzeptiert, sorry, dann ist es eine scheiß Familie. Man sagt immer, ey, Blut und Wasser und so ein Scheiß. Aber wenn die Familie einfach Arschlöcher sind, dann sind die Arschlöcher und dann vergiss die Familie und bau eine neue Familie auf, ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, ich meine, wie kann es sein, dass deine Mutter wirklich noch entsetzt ist, wenn du auf einmal als Frau anfängst, Fußball zu spielen? Wow, sie ist lesbisch, wer hätte das gedacht? Ja. Also, sorry, ganz ehrlich. Welche der deutschen jetzt kommen wir schon wieder mit welche deutsche Nationalspielerin ist nicht lesbisch? So, 11 von 11 und die Männer sind alle schwul. Ja, aber ganz ehrlich, also das ist doch nicht überraschend, wenn man damit anfängt, mit einem klassischen Männer-Hobby Fußball, dann ist der Weg in die Homosexualität nur der nächstlogische Schritt. Ja, ist wie mit den Drogen. Wenn da einmal Gras raus, dann ist der nächste Schritt Crack, ist klar. Ja. Also, ja, ist schwierig. Ganz schwierig. Also man muss ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hat dir schon mal jemand gesagt, hat dir schon mal jemand anvertraut und gesagt, ey, ich bin übrigens homosexuell oder lesbisch oder so und ich würde gerne mal was mit dir ausprobieren? Nein, noch nie. Okay. Sorry, muss ich dich enttäuschen, ganz langweilig, hat noch nie jemand zu mir gesagt. Schade. Ja, ich meine, sie hat geschrieben hier Baden-Württemberg, ich finde das schon krass. Also für uns, ja gut, du kommst ja aus dem Süden tatsächlich, wir kommen aus Ostdeutschland, bei uns ist eigentlich also ich Religion auch gar nicht so ein Faktor. Bitte, ich komme aus dem hochkatholischen Eichsfeld. Ach Gott, ganz, süße. Ganz, ganz großes Thema und deshalb kann ich habe momentan in der Familie, was ich nicht vertiefen möchte, auch eine Situation, nicht sowas Krasses, aber wo es auch um Religion geht und ich habe mich halt offen dagegen ausgesprochen, weil ich halt nicht an die katholische Kirche glaube und auch an keine andere Religion. Und das ist tatsächlich ein Problem und deshalb kann ich mich sehr in sie hineinversetzen tatsächlich. Also ich finde, dass man das selbst daran glaubt, finde ich kein Problem, aber man sollte natürlich trotzdem im Jahr 2017 logischerweise so weit sein, dass man das, dass es gar keine Option ist mehr, das nicht zu tolerieren. Also das bringt ja nichts. Man kann ja nicht sagen, ja, ich akzeptiere es nicht und dann sagt sie, alles klar, dann bin ich halt wieder heterosexuell, hast deinen Willen bekommen, Mama. Es sollte jetzt auch nicht so flapsig klingen, weil Homosexuelle jetzt vielleicht sagen, ja, du hast gut reden, zu sagen, ja, vergiss doch deine Familie. Ist natürlich kein leichter Schritt irgendwie zu sagen, vergiss deine Familie. Ich war gerade nur so sauer, weil sie das so als selbstverständlich irgendwie gesehen hat. Natürlich ist es ein scheiß Problem, das irgendwie beizubringen. Und wenn du wirklich so eine hochkatholische Familie hast, dann ist das natürlich umso schwieriger. Aber trotzdem musst du das dann irgendwie denen deutlich machen, weil du kannst dich nicht verstecken. Das ist auch Quatsch. Du kannst jetzt nicht bis deine Eltern tot sind, irgendwie denen vorlügen, du seist heterosexuell, damit die glücklich sind, weil du musst ja glücklich sein. Also das ist Quatsch. Aber was ich eigentlich, das verbindet so ein bisschen die vorherige Story noch, weil er ja geschrieben hat, er sei 10 Jahre in einer Beziehung gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach gerade so ein bisschen vom Sex irgendwie gelangweilt ist, dass der Sex nicht mehr so gut ist oder dass er irgendwie merkt, das war es schon so, diese 10 Jahre, das ist jetzt offensichtlich Sex, wie es sich gehört, aber irgendwie gefällt es mir gar nicht mehr so gut. Und ich war ja, wer es nicht weiß, ich war ja tatsächlich 8 Jahre in einer Beziehung. Ach so, okay. Nee, also es kann ja durchaus sein, dass das irgendwie so ein bisschen das Problem ist und dass er dann denkt, okay, das finde ich nicht mehr geil, aber das sollte ich doch geil finden, denn das ist Pipi in die Mimi und so weiter. Das muss doch eigentlich mir total gut gefallen, aber es gefällt mir nicht. Vielleicht bin ich ja homosexuell, dass daher vielleicht die Gedanken kommen. Und bei ihr ist es ja offensichtlich klar, sie schreibt ja nicht mal mehr, sie ist bi, sondern sie ist ja jetzt offensichtlich, findet Männer abstoßend. Und deswegen bist du lesbisch und solltest dazu stehen und musst in irgendeiner Weise das deinen Eltern erklären. Vielleicht brauchen die auch einfach nur ein bisschen Zeit. Also sie soll ihnen einfach ein bisschen Zeit geben und dann wird es vielleicht irgendwann normal sein. Und dein Loser-Ex-Freund braucht gar nicht so rumzuheulen wie so ein kleines Hündchen, das verlassen wurde und sagt, hey, meine Freundin, wenn du geiler gefickt hättest, ja, dann hätte sich deine Freundin nicht verlassen, dann wäre sie nicht lesbisch geworden. Ey, echt, genau, das, wow, das ist hart, das finde ich nämlich auch. Ja, das ist aber das Gleiche, was du vorhin meintest, weil Männer, wenn Frauen sagen, ich würde gerne eine lesbische Erfahrung haben, dann zweifelt man auch so ein bisschen, okay, ist mein Penis vielleicht nicht gut genug? So? Nö, ich würde halt sagen, ja, wenn ich es filmen darf, ist das völlig okay. Ich finde, man will als Mann halt nur dabei sein und das Ganze zumindest überwachen. Ja. Na gut, nächste Frage. Wir haben genug Homosexualität heute abgearbeitet. Sicher? So. Okay, lass mich. Alles andere schnacken wir später privat nochmal, Andreas, ne? Mit der Blowjob-Anfrage. Oh Gott. Ach ja. Oh ja, das finde ich ist auch. Das finde ich ist eine sehr interessante Frage. Ist auch im Bereich Beziehungen angesiedelt, aber noch ein sehr interessanter. Kann ich wahrscheinlich was dazu sagen, weil wer es noch nicht wusste, ich war in einer 8-jährigen Beziehung. 8 Jahre? Also ich kann das ja überbieten, ne? Ja, stimmt, erzähl's. Also ich habe eine 10,5-jährige Beziehung. Wie alt bist du? Darf man das fragen? Oder muss ich das ich jetzt bin googeln? 27 geworden. Guck dir das an. Ich will hier immer prahlen und die hat mich überboten. Mit 16. Ist jünger, Alter. Mit 16. Und dein Freund ist 50 oder wie? Nee, mein Freund ist 29. Ah, okay. Ja, also gut. Ist Lars. Ich bin 28, scheiße. Aber verdammt. Du bist erst seit 8 Jahren mit ihr in der Beziehung. Sie ja, ist mit genau. Dir ist schon seit 10 Jahren. Die ersten 2 Jahre. Und ja, ich bin auch nicht mehr in der Beziehung. Also, diese 8-jährige Beziehung. Ja, er hat sich von mir getrennt vor 2 ja, Jahren und ich ja. Habe aber nicht richtig zugehört. Ja. Und ich, ja, jetzt kommt's ja. Raus, scheiße. Okay. Hey, Lars und Andreas. Und Julia. Und Julia, zu meiner Frage. Ich bin seit über 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen und seit einem Jahr haben wir eine gemeinsame Wohnung. Im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden und werde kaum von ihr in meinem Lebensstil eingeschränkt. Das ist auch sehr gut. Nun ist es trotzdem so, dass ich mich immer tierisch freue, wenn sie eine Zeit lang nicht da ist und ich sturmfrei habe. In diesen Tagen fühle ich mich immer befreit und tanze wie eine Zauberfee auf Drogen in der Wohnung auf und ab, masturbiere den ganzen Tag und schaue stundenlang nutzlose Dokumentarfilme. Kennt ihr diese oder ähnliche Situation, trotz einer funktionierenden Beziehung sich nach seiner eigenen Freizeit zu sehen und nur mit dem eigenen Ich zu leben? Sind das erste Anzeichen für Beziehungsprobleme und ich sollte direkt anfangen, auf Tinder nach rechts zu swipen? Oder vermisse ich nur die Zeit, alleine auf dem Teppich mit Legos zu spielen? Vielen Dank für eure Antworten. Da sind wir tatsächlich sehr gespannt auf Julias Geschichte, weil sie ja aktuelle Erfahrungsberichte dann auch liefern kann. Ne, nach so einer langen Beziehung, ja. Das ist ja besonders interessant. Ich möchte aber nur noch mal kurz, müssen wir später noch mal mit der Redaktion sprechen, weil das Thema hatten wir nun auch schon ein, zwei ja. Mal. Da können, ja, aber nicht mit der weiblichen Perspektive. Finde ich gut, dass du als Redakteur... Das wär ja nur, ich dachte, du sagst jetzt wieder, diese Frage hatten wir schon. Ja nein, schon so aber mehr oder weniger hatten wir die schon und meine Meinung ist dann natürlich, jeder muss seine Freizeiten haben, das ist ganz normal und es ist gut, dass du dich freust, wenn sie alleine ist und wenn du dich zu sehr freust, möchte ich vielleicht einhaken, aha. Weil du freust dich ja ganz doll, dass sie nicht da ist, dann solltest du vielleicht nochmal überlegen, ob sie dich, also du könntest es ja immer haben, also sie muss ja nicht unbedingt bei dir sein, du könntest Schluss machen, ne? Also wenn du merkst, ey, dass die Zeit ohne sie ist eigentlich geiler als mit ihr, dann überdenk nochmal deine Beziehung. Aber jetzt kommt Julia Krüger, meine Damen und Herren. Also ich finde das ganz wichtig, dass jeder auch mal Zeit für sich hat. Ich freue mich auch, wenn ich die Wohnung mal für mich habe am Wochenende. Punkt. Also da muss man auch nicht drüber nachdenken, ob man jetzt irgendwelche Beziehungsprobleme hat. Weil, also wenn man nur aufeinander hängt und das über viele Jahre, dann ist das nicht gesund und dann geht das nach hinten los. Das kann ich euch sagen. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Oh, warte mal, da muss ich mal nachrechnen. 7 Jahre. Boah. Ach du Scheiße. Alter Schwede. 3 Jahre in Hamburg und jetzt 4 Jahre in Berlin. Und waren wie viele Zimmer? 3. 3 Zimmer, also hat nicht... Mein Freund hat sein eigenes. Okay, und du hast nicht dein eigenes. Die Küche ist dein eigenes. Genau, mein Zimmer ist die Küche, weil ich okay. Mache auch nichts anderes. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche. Ja. Aber das wäre natürlich ideal, wenn jeder so sein eigenes... Mein Bereich ist das Wohnzimmer einfach, der Wohnbereich. Und mein Freund hat einfach ein eigenes Zimmer. Das ist letztendlich, weiß ich nicht, sein Arbeitszimmer, wo er halt zockt den ganzen Tag. Ja. Also das brauchen wir aber auch, dass er kann einfach seine Tür zumachen und ich habe dann so meinen Bereich, er hat seinen Bereich. Und dann gehen wir uns auch nicht auf den Sack, weil das ist nämlich das Wichtigste in der Beziehung, dass man sich nicht auf den Sack geht die ganze Zeit. Naja, ich freue mich schon, wenn die Frau mal ab und an den Sack reingeht. Aber ich finde auch, nochmal die Frage, warum zieht man denn eigentlich überhaupt zusammen? Was spricht eigentlich fürs Zusammenziehen wirklich? Hä? Ja, hau mal raus, wenn das offensichtlich ganz so viel, klar ist. Ganz weil viel. Alle immer sagen würden, ja, jeder braucht seinen Freiraum. Ja, warum wohnt man denn dann trotzdem überhaupt zusammen? Also erster Punkt, ganz unromantisch, weil man Geld spart zum Beispiel. Man teilt sich alle Kosten, das finde ich schon einen sehr großen Punkt. Und außerdem, ich finde, man lernt sich im Alltag, wenn man zusammen wohnt, erst richtig kennen. Aber das will man doch eigentlich nicht. Doch, ich will das schon. Was? Ich will das schon. Ja, aber willst du nicht eher, das hatten wir in der letzten Folge natürlich auf extreme Weise, willst du nicht eher so bestimmte Sachen, dass die Frau für sich behält, sag ich mal, Badhygiene. Nee, da sind alle Grenzen bei uns gefallen. Aber will man das? Bleibt denn trotzdem ja. Noch eine sexuelle Spannung? Ja, total. Uns ist das so scheißegal, wir gehen voneinander. Im wahrsten ne? Sinne, ja. Alles. Okay, aber da muss ich jetzt eine Frage stellen, weil wir im Gag-Reflex-Podcast sind und wir nur hier diese Frage stellen können. Macht ihr also auch Nummer 2 voreinander? Was ist das, meinst du groß? Ja. Ja, locker. Wir haben da gar keinen Stress mit. Halt, Holy, was heißt denn voreinander? Shit, wortwörtlich. Naja, wenn er im voreinander Bad ist. Kacken, was ist denn da so schlimm was? Dran? Das ist das Natürlichste der Welt. Also sorry, nach 10,5 Jahren, da sind jegliche Grenzen verschwunden. So, und genau das will ich niemals Nein. haben. Ich will was? Diese Grenze für immer aufrecht behalten. Aber das, ganz kurz, das war bei mir zu Hause auch voll normal, ne? Also die da war, das ist also ein da, Ostding, das ist oder ein was? Ostding, wahrscheinlich. Ah, nee, ja, du kommst auch aus dem Osten, ne? Ja, aber sorry, bei mir wird also, doppelt und dreifach abgeschlossen. Nee, bei uns, bei und uns trotzdem gar nicht. Ist Fatih drin. Ich bin nicht so aufgewachsen, er ist nicht so aufgewachsen. Wir sind da super offen und wir haben da auch gar keine Schamgrenze und sind da auch, also wirklich, gar, ich sehe da gar kein Problem. Das hat für mich nichts mit Scham zu tun. Das ist für mich der Genickschuss, trotzdem zeige ich mir auf den Kopf gerade, für die Erotik. Das, ich will doch, egal wie sehr ich eine Frau liebe, wenn, auch wenn es Angelina Jolie ist oder so, ich will nicht, dass sie neben mir scheißt, wenn ich da stehe und mir vielleicht noch Sag die mal, Zähne wie putze. Wie stellst du dir das vor? Hier, den hier machen, abschließen, Leute. Ja, aber, ja, na klar, aber wie stellst du dir denn vor, wie eine Frau kackt? Also, das ist ja wohl... Im Stehen. Ja, eben. Es geht doch nicht anders. Stehen. Also, das hört sich mit ja so an, als wäre das ein Bild, was man nicht verarbeiten kann. Also, man, also, sorry. Ich will das nicht verarbeiten müssen. Flop, flop. Ja, aber da gibt's... Oh. Flop. Oh. Nein, also ich kann das ja verstehen. Nein, kann ich nicht. Nee, ich kann das verstehen. Und es ist ja eigentlich auch. Was kannst du daran nein, verstehen? Also ich, guck mal, ich glaube auch, früher oder später, wir sprechen hier mit einer Person, die ist 10 Jahre in einer Beziehung, die wohnt seit 7 Jahren mit diesem Menschen in einem Bad. Und es ist in der Beziehung. In einem Bad. Jetzt haben wir hier ein Bad. Das ist Ressort Teil 1, glaube ich. Ja. Es ist natürlich, glaube ich, schon so ein bisschen eine Romantisierung von uns und da geht immer mehr verloren von, okay. von dieser Romantisierung. Und irgendwann, es ist immer ja auch ein, man steckt ja immer ein bisschen was zurück, also wenn man nicht zusammen im Bad ist. Weißt du, der eine muss gerade Zähne putzen, der andere muss kacken. Man macht es aber nicht, weil man sich das aufregt. Haben. Irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass man drauf scheißt und dann kackt, also wortwörtlich drauf scheißt, ne? Also schön auf die Zahnbürste okay. des Partners. Also bei uns war das vielleicht die ersten 1,5 Jahre ein Thema, weil ich da auch noch in der Pubertät gesteckt habe und ich wahrscheinlich in meinem eigenen Körper mir eh noch unsicher war und da habe ich mich dann auch geschämt bei solchen Geschichten, aber mittlerweile... war sich um deinen Körper nicht unsicher. Nee, also bei uns und das hat auch nie irgendwas zerstört, überhaupt nicht. Ist das so? Okay, dann bin ich halt der letzte große Romantiker, weil ich mir Frauen nicht beim Scheißen angucken will. Dann ist es vielleicht so. Also dann ich verstehe auch nicht, school, Leute. Wie du dir... Sorry. Also ich glaube, Andreas hat ein ganz falsches Bild davon, wie Frauen beim Kacken aussehen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr beim Kacken aussehen, aber also... Ja, wie, man steht da? Ich sitze da nicht da mit so einem roten Kopf. Er kennt es nur von den Webcams. Eben, man steht... Ja, wenn, dann will ich dafür bezahlen, dass die Frau kackt auf Kommando. Also sorry. Wow. Was ist, heißt, es ist doch nicht so, dass du da wie eine kleine Prinzessin so da sitzt, irgendwie mit doch, den Knien genau, zusammen. Genau, genau. So, und vorher ziehe ich mir noch ein so schönes Münzen, Kleid an. Die runterfallen und dann macht man ein Tüchchen und dann ist man fertig. So ist es doch nicht. Ich du glaub, hast auch mal Probleme. Du sitzt da und musst mit beiden Händen das Toilettenpapier reißen und kommst nicht klar und hast das Gefühl, es wird immer schlimmer mit jedem Wischen. Letzte so. Bisschen noch und, ausschaben. Ja, so, und dann sitzt man da rum und hast du keinen Glücksschiss und dann putzt, so kann man sich gar nicht so lange die Zähne putzen, weil der Gestank und du spürst schon 3-4 Mal. Und ja, dann aber soll die ich Vorteile. Sagen, komm, lass uns miteinander schlafen. Abends. Come aber on. Die Vorteile sind doch dann trotzdem da, das, was wir letzte Woche besprochen haben. Du musst halt nicht mehr das Radio anmachen oder irgendwie den Föhn anmachen oder keine Ahnung. Ich glaube, ihr seid viel zu verklemmt, Leute. Ja, ach, das hat nichts doch, mit verklemmt zu tun. Nee, also ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich war ja 8 Jahre in einer Beziehung und wir haben nicht voreinander geschworen. Aber wir haben auch nicht zusammen gewohnt. Genau. 0 Tage. Also wir haben zwar auch viel zusammen gelebt, aber nie zusammen gewohnt. Aber das ist schon eine Sache, die ich echt aufrecht, also es ist ja, ich glaube, wenn man mit 16 schon zusammen, die sind ja schon nur noch ein Mensch so. Ja, wir sind tatsächlich fast nur noch ein Mensch. Also ihr kackt wahrscheinlich auch gleichzeitig in die Schüssel rein oder so. Also, ach. Na gut, das geht ja nicht. Nee, aber ihr wisst doch, wie soll das funktionieren? Ihr müsst wahrscheinlich zur selben Zeit und so eure Verdauung ist aufeinander abgestimmt. Ah, weißt du, was mir gerade auffällt? Das überschneidet sich tatsächlich so wenig, dass ich deshalb wahrscheinlich gar kein Problem damit habe. Also es passiert nicht häufig. Ich will das gar nicht, also es passiert sehr oft, also ich würde fast sagen jeden Tag, dass ich das erledige, bevor er überhaupt aufsteht. Okay, ja, dann ist doch... Dann, und dann ist es, also, ja. Also er sieht mich tatsächlich sehr selten dabei. Gut, das ist doch schon mal eine kleine Beruhigung, aber es wäre für euch kein Problem, das voreinander zu tun. Genau. Was gibt es noch für Tabus voreinander... Gibt es ein Tabu, genau? Ja, also für mich gibt es ein ganz großes Tabu und das werdet ihr jetzt nicht verstehen, weil das eine nicht mit dem anderen zusammenpasst, aber ich habe noch nie, einmal vor ihm gefurzt. Okay, das finde ich und, aber gut, aber nur aus Versehen, weil er mich durchgekitzelt hat und es dann rauskam. Oh, und da war ich auch erst 16 und das war so peinlich. Ja. Ich bin fast gestorben und seitdem nie wieder. Das war so richtig in meinem Kopf eingebrannt und das habe ich auch echt in 10 Jahren nicht wieder geschafft. Oh, okay, dann wird ja unsere Kitzelrubrik bei Gag-Effects gar nicht gut gefallen. Die zum Schluss immer kommt, 5 Minuten vorher. Das ist mal den Podcast zu Ende gehört irgendwann mal. Aber finde ich tatsächlich interessant, weil es ja wirklich überhaupt nicht zueinander passt. Weil wenn du groß machst, dann gibt es doch auch gewisse Flatulenzgeräusche. Aber hast du danach dann... Ja, selten aber, ganz ehrlich. Okay, also, gut, dann musst du mir deine Tipps mal fragen. Aber hast du nach dem Furz dann gesagt, oh, komm schnell ins Bad, ich hab da was für dich? Oder war das dann... Ich hab mich totgelacht und er hat gesagt, ich hab's genau gehört. Und dann hab ich gesagt, oh nein. Da ist noch mehr, wo der herkommt. Ja, genau, wo der herkommt. Genau den gleichen Schwung. So, okay. Wir kennen uns zu gut, willst du mir einblasen? Nein, also haben wir das auch geklärt. Aber ihr benutzt auch dieselbe Zahnbürste wahrscheinlich? Nein. Das wäre auch eklig, ne? Das fände ich richtig eklig. Ach, come on. Ja. Das ist ja wohl das geringere Übel. Also Übel. Entschuldigung, im Mund, weißt du, was im Mund alles passiert? Ach so. An Bakterien und so. Nee. Also im Gegensatz zum Darm. Also da bin ich ja sofort krank. Okay. Machst du seine Scheiße auch weg, wenn die noch erschießt? Komm, jetzt machen wir mal mit das nächste Thema. Oh, Andreas. Ich mag nicht mehr, machen wir mal das Willst nächste du noch Thema. Eine machen, ja, mit der Zahnbürste und dann stell ich sie ihm wieder hin, damit er sich damit die Zähne putzen kann. Oh Gott. Also komm, nee, ich würde sagen... Für dieses Thema. Es war eine anwidernde... Warte mal, ihr habt jetzt einmalig eine Frau hier. Ihr könnt jetzt noch... Stellt doch noch eine Frage, die ihr unbedingt wissen wollt. Masturbierst du vor deinem Partner? Nein. Naja, das kann man ja zusammen erledigen. Ja, es gibt Leute, die stehen da drauf, wenn die Frau das macht oder der Mann das macht und der andere zuguckt. Nee, das möchte ich gerne für mich, das ist so auch, was ich für mich noch behalten möchte, weißt du? Ich will nicht, dass da jemand zuguckt. Ganz wichtig, furzt er vor dir? Ja. Und das ist okay? Das ist okay. Ich habe da kein Problem mit. Wieso? Wieso? Ist das okay? Also es passiert auch nicht oft, aber ich habe da kein Problem mit. Aber ich fühle mich ja, also es wäre für ihn auch kein Problem, wenn ich vor ihm furze. Also Lars furzt auch von mir und aber ich fühle mich, unwohl dabei, wenn ich das mache. Okay. Aber das ist auch wieder so eine Sache, ne? Männer ist voll okay. Das ist. Ich habe auch nie gefurzt. Ganz ehrlich, nie Leute. Nie gefurzt vor Freundin. Ne, meine ich nicht. Aber das wäre ihr bestimmt auch egal. Ja, also wenn wir über Gleichberechtigung reden, dann müssen wir über solche Themen reden. Und da habt ihr noch einen ganz langen Weg vor euch, liebe Feministinnen. Also da könnt ihr noch jahrzehntelang furzen und scheißen. Ihr werdet trotzdem nicht dasselbe verdienen. wie wir. Und mit diesen Worten. Also wir können ja nochmal, wenn wir irgendwelche Fragen haben, rufe ich dich an und dann werden wir das hier als Sprachnachricht so dann nochmal abspielen. Oh, vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön mit euch. Das finde ich gut. Das finde ich sowieso gut. Wir haben darüber nicht gesprochen. Ich würde das jetzt einfach mal droppen. Vielleicht wäre es ja für die Zukunft, nur jetzt erstmal als Idee, geil, wenn wir so Sprachnachrichten oder Tonaufnahmen haben von euch, wie ihr eure Fragen zum Beispiel vorlest oder wenn ihr wirklich Kommentare habt, dann können wir die natürlich einbauen und Sprachnachricht kann heutzutage ja jeder machen, wenn das natürlich von der Qualität her passt. Auch das wäre vielleicht zukünftig mal eine Möglichkeit. Sehr gerne, werden wir einspeisen sozusagen. Ja. Klingt spannend. Jetzt erstmal, Julia, es war wirklich sehr cool, dass es war ja der erste Gast jetzt heute. Absolut. Und es hat super gut funktioniert, es war nicht irgendwie awkward und wir haben tatsächlich als Frau hier nochmal eine ganz andere Richtung gesehen und gerade, dass wir dieses letzte Thema nochmal behandelt haben, wird viele da draußen glücklich gemacht haben, die letzte Woche gesagt haben, was sind das für Macho-Vollidioten, für verklemmte Wichser, dass jetzt mal hier nochmal eine andere Einstellung zu diesem Thema gab. Aber nicht nur das Kack-Thema war interessant. Nein. Es war generell. Oh Gott, wenn ich mir das anhöre, ich werde es so bereuen, dass ich das erzählt habe. Aber wir werden es halt nicht rausschneiden. Ne? Vorbei jetzt. Aber wisst ihr was, man muss auch ein bisschen offen sein. Ne? Finde ich auch und ich finde es auch toll, dass du da so offen drüber geredet, weil ich glaube, da müssen wir alle zu kriegen. Auch wir im Gag, also wir beide haben ja hier auch Sachen erzählt, wo wir gedacht haben, sollte man doch nicht erzählen, sowas redet man doch nicht. Aber warum denn nicht? Liberalisme, Freiheit für Tibet. Das ist unser Slogan. Andreas, ich glaube, das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Ja, Julia, magst du vielleicht erstmal folgende Leute vorlesen, die uns unterstützen? Es gibt Leute, die uns mit $5, mit $10 unterstützen und alle, die uns mit $5 unterstützen, werden hier vorgelesen und das sind hier diese Leute. Das ist einmal der Robinson Huso, Yannick Heck, Patrick Henning, Lukas Rauscher, Jonas Winkler, Oh Gott, was ist das denn für ein Name? Bonaventura Sülzfleisch, Eddie Weinraus, Alex Thumann, André K. Trombonesis, Jörn Zerhuse, das ist ja ganz schön viel, er kriegt ja ganz schön viel Geld, ne? Eduard K., Alexander Hoffmann, Roter Tod, Explorer 7. Ja, das sind die mit $5 und ich möchte nochmal betonen, das sind die von der letzten Episode. Wenn ihr kürzlich erst Abonnenten genau. wurdet, werdet ihr in der nächsten Folge vorgelesen. Und jetzt noch die, die uns mit $10 erwähnt haben, die auch noch ein Grußvideo bekommen. Wir sind nicht ganz hinterhergekommen, weil jetzt die Feiertage waren. Das heißt, auch die von der letzten Folge werden wir noch nachreichen mit den Grußvideos. Und es wird eine kleine Änderung geben. Wir werden erst ab $100 pro Monat Grußvideos machen. Und nein, auch aber, nur Lars. Genau, nee, es wird kleine Änderungen geben, weil wir kommen da nicht hinterher. Aber jetzt gerne auch nochmal die Namen. Das ist zum einen der Benjamin Rabisch, Jim Panse, Aaron Abenteuer, Funk Elstner, den kennst du doch noch, Stefan Fritsch, Evelyn Schütz, Gerebor? Gerebor ist unser Homie. Ah, okay. Stefan K. aus B., Patrick Stenger und Hans Kock. Hans Kock. Jawohl, das waren unsere Unterstützer, die wir dringend nötig haben. Bei Patreon. Kann man ja auch mal sagen. Genau, weil wir hier wirklich Probleme mit den Techniken haben, wie wir sehen. Also heute wahrscheinlich wird die Aufnahme nicht so cool sein, weil es immer ein bisschen leise ist. Aber gut, genau, so wenn ist ihr, es. Wenn ihr möchtet, dass wir wirklich mal hochkarätige Gäste holen, dann wird das wahrscheinlich auch nur mit Geld gehen. Solange müssen wir das denen nehmen, die umsonst kommen. Und, so wie ich. Das kann es ja auf Dauer auch nicht sein. Nein. Und ich mache das gerne, weil ihr Freunde von mir geworden seid. Ich habe euch ganz doll lieb. Oh, heute Gott. Haben wir uns nochmal lieber lieben gelernt. Ja. Denn jetzt wissen wir Sachen voneinander, die wollten wir gar nicht wissen. Noch. Ich kann euch auch noch viel mehr erzählen. Oh Gott. Das machen wir jetzt gleich. Ihr packt jetzt erstmal wieder eure Schniedel ein. Die Onanie ist vorbei. Wir ziehen uns auch alle an. Genau. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig g